Später erfuhr Raskolnikow dann zufällig, warum der Händler und dessen Frau diese Lisaveta zu sich eingeladen hatten. Es handelte sich um eine ganz alltägliche Sache, an der gar nichts Besonderes war. Eine zugereiste, verarmte Familie wollte verschiedene Sachen verkaufen, Frauenkleider und ähnliches Zeug. Da es unvorteilhaft war, solche Frauensachen auf dem Markt zu verkaufen, suchte man unter der Hand eine Vermittlerin. Lisaveta aber befasste sich mit dergleichen. Sie übernahm Aufträge, Besorgungen, allerhand Gänge und hatte eine recht ansehnliche Kundschaft, da sie sehr ehrlich war und immer den äußersten Preis bot. Und bei dem Preis, den sie nannte, blieb es dann auch. Sie redete überhaupt wenig und war, wie schon gesagt, bescheiden und verschüchtert. Raskolnikow aber war in der letzten Zeit abergläubisch geworden. Die Spuren der Neigung zum Aberglauben verblieben in ihm auch nachher noch jahrelang, ja schienen in ihm fast unausrottbar zu sein. Und gerade in dieser ganzen Angelegenheit war er später stets geneigt, eine gewisse seltsame Vorbestimmung, eine geheimnisvolle Fügung, wie die Existenz besonderer Einflüsse und Übereinstimmungen zu sehen. Noch im Winter hatte ihm ein Bekannter, ein Student, Pokorev, bei seiner Abreise nach Charkow beiläufig die Adresse der alten Pfandleiherin, dieser Aljona Iwanowna, mitgeteilt, für den Fall, dass er einmal etwas versetzen wollte. Er war aber lange gar nicht hingegangen, da er Stunden zu geben hatte und sich damit einigermaßen durchschlagen konnte. Erst vor anderthalb Monaten hatte er sich an die Adresse erinnert. Er besaß zwei Sachen, die zum Versetzen geeignet waren. Eine alte, silberne Uhr von seinem Vater und einen kleinen goldenen Ring mit drei roten Steinchen, den ihm seine Schwester beim Abschied als Andenken geschenkt hatte. Er beschloss, den Ring hinzubringen. Als er die Alte endlich ausfindig gemacht, hatte er vom ersten Augenblick an, ohne von ihr etwas Näheres zu wissen, einen unüberwindlichen Widerwillen gegen sie empfunden. Er bekam von ihr zwei Scheinchen, wie sie sagte, das heißt zwei Rubelscheine, und ging auf dem Heimweg in ein kleines, billiges Wirtshaus. Dort bestellte er Tee, setzte sich hin und verfiel in tiefes Nachdenken.